Wir erleben die finale Auflösung aller Dinge, von den Identitäten der Geschlechter und Ethnien, den Familien, den religiösen Bindungen über die kulturelle Tradition, den Sinn für Form und Maß, bis hin zu den schützenden und formenden Grenzen der Staaten und Kulturen. Mit den westlichen Werten, so Bednarz' Rezension weiter, könne Höcke nichts anfangen und beschreibe diese als aufgeblasenen Werteschaum, der nur das tiefe Loch verlorener Identität überdecke. In dem Buch beschreibe Höcke den bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Schon in dem Buch geht Höcke auf den Begriff Remigration ein und sagt in diesem Zusammenhang, dass man bei dem groß angelegten Remigrationsprojekt nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen werde. Bednarz beschreibt damit 4 Jahre vor der Veranstaltung in Potsdam, auf wen Höckes Vertreibungspläne abzielen. Dabei differenziert er nicht zwischen Migranten mit und ohne deutschen Pass und schließt somit mindestens implizit Deutsche mit Migrationshintergrund mit ein. Offen bleibt, wer definieren soll, ob jemand integrierbar ist, womit Höcke der Willkür die Türen öffnet. Das ist der Duktus eines Unmenschen, der seit dem Parteitag von Riesa im Juni 2022 die AfD von der zweiten Reihe aus beherrscht und dessen Geist offenbar auch auf der Veranstaltung in Potsdam präsent war. Liane Bednarz seziert Höckes Gedankenwelt weiter. Höcke fürchtet, dass man bei dem groß angelegten Remigrationsprojekt nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen werde. Menschliche Härten und unschöne Szenen, so Höcke weiter zur Remigration, würden sich nicht immer vermeiden lassen. Die staatlichen Exekutivorgane sollten so human wie irgend möglich, aber auch so konsequent wie nötig vorgehen. Eine neue politische Führung werde dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben, denn sie sei den Interessen der autochthonen Bevölkerung verpflichtet und müsse aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Wenn man das liest, drängt sich der Gedanke an Deportationen mehr als auf. Höcke selbst benutzt dieses hässlich klingende Wort nicht, sondern spricht sprachlich verharmlosend von einer geordneten Rückführung der hier nicht integrierbaren Migranten in ihre ursprünglichen Heimatländer. Und hat sogar die Chuzpe, sich einen schlanken Fuß zu machen, indem er die Verantwortung für die geplanten Maßnahmen denjenigen zuweist, die die Notwendigkeit dieser Maßnahme mit ihrer unsäglichen Politik herbeigeführt haben. Auch schweben ihm angesichts der schlechten Erfahrungen der Vergangenheit neben der Remigration ein Interventionsverbot raumfremder Mächte, ein Investitionsverbot raumfremden Kapitals sowie ein Migrationsverbot raumfremder Bevölkerungen vor.